Telekom Fernsprecher Wienerstraße 7 an Radio Aporé. Zu meinen derzeitigen Zerstörungen gehört eine linke Trennscheibe aus Sicherheitsglas, die völlig gesplittert ist und aussieht wie ein riesiges Spinnennetz, aber sie hat gehalten. Ansonsten, außer ständig über die Straße wankenden Passanten, die von der U-Bahn kommen, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.